Abschnitt 16 aus 13 Linden von Friedrich Wilhelm Weber. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Beim Weben und Nähen. Kurze Tage, lange Nächte, Mühe und Arbeit ruhen nur selten. Was der kurze Tag versäumte, muß die lange Nacht entgelten. Auf dem Hof zu Bodingtorbe regten sich noch spät die Hände. Emsig strebte man zu schaffen, Winterwatt zur Weihnachtsspende. Winterwatt für arme Leute, dies und das für Haus und Gäste. Sei willkommen, liebe Gabe, Christtagsgab ist doch die beste. Still wie meist, nur etwas stiller, bleich wie stets, nur etwas bleicher, saß im Kreis des Hofgesindes Hildegund im großen Speicher. Webend warfen starke Mägde dort die Spulen um die Wette, blaue Wolle war der Einschlag, blankes Leinen war die Kette. Hier die kleinen Bienen fleißig mühten sich mit Zwirn und Nadel, Hildegunde allbeachtend nickte Lob und winkte Tadel. Nächst dem Herd auf buchnen Schemeln eiferten die ernsten Knechte, wer aus knorrigem Maßholder feinsten Hausrat schnitzen möchte. Glatte Löffel, schön geschwungen, Honigschalen, Buttertöpfe und zu zartem Angebinde Pfeile für die Mädchenzöpfe. Isenhart, der Meier, spellte säuberlich die junge Birke, daß er Strang in Strang geflochten, schwanken Peitschen still sich wirkte. Denn das Treiben ist vonnöten, knurrt er, Gerd, bei dir vor allen und den andern, doch da draußen klang es nicht wie Hörnerschallen? Naseweiß, du kleine Eiger, lache nicht, in Sommernächten tanzen Elben, doch im Winter wird Gewalt den dunklen Mächten. Nahen wir nicht den heil'gen Zwölfen, wo der alte vielbeschriene nächtlich fährt durch Wald und Wolken Hagelbernd, der Himmelshühne. Kliff und Klaff und heißres Wiehern, ho, ho, to, auf fahlen Rossen, durch die Luft wie Dunst und Schemen braust das Heer der Jagdgenossen. Selber hört ich oft das Rufen, schritt ich einsam im Gehege, mitten auf dem Weg, ich hielt mich, immer mitten auf dem Wege. O, er ist nicht schlimm, der Alte, manchem schenkt er gute Spende. Einem Schneider, Hungerleider, warf er eine Pferdelende. Wese ab zum Isenhofe, hatten von den Hunden einer sich verrannt, er lag am Herde, und vertreiben konnt ihn keiner. Grau und dürr, er fraß nur Asche, immer war er stumm und lauschte, halb im Schlaf mit leisem Winseln, wenn der Sturm den Wald durchrauschte. Aber in den nächsten Zwölfen, als des Heeres wildes Toben mitternachts vorüberkeichte, war er weg und wie verstoben. Friedebrand, der Rossknecht, sagte, ich auch bin's gewahr geworden. Durch die Schlucht am Eschenberge kam's herauf und fuhr gen Norden. Ein Gejiff aus 100 Hälsen, Peitschen knallen und Geheule, Lachen, Schreien und all dem Schwarme weit voraus die große Eule. Und am Kreuzweg nächst der Linde, jäh vom Himmel auf den Boden, stürzt es Ross und Mann, mir krauste vor dem Grimm des alten Woden. Denn wohl sah ich Hut und Mantel, doch der riesenlange Reiter raffte sich empor und jammernd durch die Lüfte rast es weiter. Immer sprach, mit weißem Schleier, blauem Kleid und langen Locken, singt am Quell im Wald Frau Holle, sommerlang und zupft am Rocken. Winters muß sie mit den andern in des Heers verworrenem Schalle trostlos durch die Wolken schweifen, wie die nicht erlösten alle. Wie die ungetauft gestorbenen, bleichen Kinder, 1000 Jahre, wimmert eins, und länger, länger, ruft's zurück und fahre, fahre. Sprach der Meier, dunkle Dinge, immer mitten auf dem Wege, bleibe jeder, kommt ihr Knechte, Ross und Rind verlangen Pflege. Eiger sprach, vom Junker Krise, sagt man auch, er müsse jagen, ewig rastlos durch die Moore, weil er einen Mönch erschlagen. Drauf die Herrin, lasst die Märchen, Ernstes gibt es zu beschicken. Arme Doda, ängstlich brauchst du nach dem Laden nicht zu blicken. Was du hörst, ist Windestosen und der Eichen dumpfes Stöhnen. Seufzend sprach das Frankenmädchen, ach, ich kann mich schwer gewöhnen. Welch ein Land, 10 Monde Winter und 2 Monde schlechtes Wetter. Bärenart sind seine Menschen, Bäum und Riesen seine Götter. Grau die Erde ohne Blumen, grau der Himmel ohne Sonne. O, wie hell ist meine Heimat an den Ufern der Garonne. Eiger drauf, es mag dich schaudern, weiches Kind im Land der Bären, zu den Ufern der Garonne tätst du wohl zurückzukehren. Welch ein Land, 12 lange Monde, blitzt und brennt die Sommersonne über Wäldern von Karfunkel an den Ufern der Garonne. An den Ufern der Garonne blühen der Blumen viel, und welche silberblanke, schlanke Knaben tauchen auf aus jedem Kelche. Schlanke Knaben, die sich neigen und die Damen höfisch grüßen, heil den Ufern der Garonne, wo im Feld die Freier sprießen. Spärlich sind sie hierzulande, viel zu spärlich da in Sachsen, wie im Lied es heißt, die Schönen Mädchen auf den Bäumen wachsen. Zu den Ufern der Garonne zieht sich sehnend dein Gemüte. Gingst du morgen, arme Doda, kämst du recht zur Zeit der Blüte. Sprach die Herrin, in der Schule warst du, Eiger, bei den Spöttern, Spott auf Mädchenlippen, Eiger, ist ein Wurm auf Rosenblättern. Eiger bückte sich und nähte, rot und stutzig ob der Lehre, 2-mal, 3-mal riss der Faden, 2-mal, 3-mal fiel die Schere. Doch sie liebt es nicht zu schmollen, und ihr helles Auge lachte, als sie, streifend durch die Locken, jetzt des kleinen Volks gedachte. Freundlich waren sie, die Holden, und uns Mägden dienstgewärtig, blieb die Arbeit abends liegen, morgens war sie immer fertig. Doch jetzt sind sie ausgewandert, sie vertrieb das Glockenläuten, Menschenfalschheit und im Walde all das Rüsten und das Reuten. Seh ich diese Leinwandberge, denk ich ihrer flinken Finger, o, sie würden rasch verschwinden, hülfen uns die guten Dinger. Doda drauf, der Christbescherung müssen fern die Dunkeln bleiben, die in Klüften und in Krüften unheilvolle Künste treiben. Immer sagte, wird den Armen Woll- und Linnenkleid gemessen, dürfen wir 2 nackte Schultern, Eges Schultern, nicht vergessen. Doda rief, des Schmiedebuben, Sünde wär's, an ihn zu denken und am Fest des Gotteskindes Unholzsippe zu beschenken. Wer er ist, der schwarze Schleicher, steht ihm auf der Stirn zu lesen, trägt er auch kein rotes Hütchen, ist er doch ein elbisch Wesen. Einer von den Spaltenschlüpfern, die voll Schadenfreude lachen, wenn sie mit Betrug und Tücke wirr und wild die Menschen machen. Eiger sprach, der arme Junge, weil er braun von Aug und Wangen, weil er lustig und behende, soll er nun kein Wams erlangen? Traun als eins der Kobolskinder, ist er friedlich und gemütlich, manche seiner Halbgeschwister sind nicht halb so nett und niedlich. Tu dich um, du feine Doda, klette dir die starren Strähne, färbe blau die Kohlenaugen, rot den Mund und weiß die Zähne. Schelt ich dich, du gelber Kielkropf, der du bist, was ich nicht wagte, statt, du lichte Südlandsblume, was ich löge, wenn ich's sagte. O, dein lindes Händlein würde mir die beste Backe messen, daß auf ihr im weißen Winter 5 Garonnen Rosen sprössen. Strafend sprach die holde Herrin: Eiga, halt im Zaum die Zunge, alle sind sie meine Sorge, auch der arme Schmiedejunge. Schrie nicht dort die wilde Katze: Zeitig ist es abzubrechen, geht zur Ruhe und versäumet nicht das Nachtgebet zu sprechen. Ende von Abschnitt 16.